Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 416 an Goethe, Jena, 6. Februar 1798. Es ist mir lieb, auch von Ihnen zu hören, dass mein Urteil über die Idylle und ihren Urheber mich nicht ganz getäuscht hat. Dass es eine weibliche Natur ist, ist wohl kein Zweifel, und dieser ganz naturalistische und dilettantische Ursprung erklärt und entschuldigt das Ungehörige in der Behandlung. Sie scheinen mir auf das Produkt meiner Schwägerin einen größern Einfluss einzuräumen, als ich mir gerechterweise anmaßen kann. Plan und Ausführung sind völlig frei und ohne mein Zutun entstanden. Bei dem ersten Teil habe ich gar nichts zu sprechen gehabt, und er war fertig, ehe ich nur seine Existenz wusste. Bloß dieses dankt er mir, dass ich ihn von den auffallenden Mängeln einer gewissen Manier in der Darstellung befreite, aber auch bloß solcher, die sich durch Wegstreichen nehmen ließen, dass ich durch Zusammenziehung des Bedeutenden ihm eine gewisse Kraftlosigkeit genommen und einige weitläuftige und leere Episoden ganz herausgeworfen. Bei dem zweiten Teil war an nichts zu denken als an das Fertigwerden, und bei diesem habe ich nicht einmal mehr auf die Sprache Einfluss gehabt. Wie also der zweite Teil geschrieben ist, so kann meine Schwägerin völlig ohne fremde Beihilfe schreiben. Es ist wirklich nicht wenig bei so wenig solider und zweckmäßiger Kultur und bloß vermittelst eines fast leidenden auf sich wirken lassens und einer mehr hinträumenden als hell besonnenen Existenz doch so weit zu gelangen, als sie wirklich gelangt ist. In dem Verzeichnis ihrer Arbeitspensen für dieses Jahr finde ich ihre neue Epopöe nicht, da ich doch glaubte, sie würden schon im Spätjahr ernstlich daran gehen können. Doch das können sie ja selbst noch nicht wissen, wie die Göttin sie führt. Ihr längeres Ausbleiben vermehrt allerdings meinen wallensteinischen Vorrat, und da ich diejenige Szene, welche am meisten von der äußern heitern Influenz abhängt, habe liegen lassen und zum ersten Ausflug in meinen Garten verschoben, so könnte ich in etlichen Wochen den dritten Akt geendigt haben. Der vierte und fünfte sind zusammen nicht größer als der erste und machen sich beinahe von selbst. Leben Sie recht wohl, ich habe Besuch im Hause von meiner Schwägerin, die Sie sowie auch meine Frau schönstens grüßt. S.C.H.